Küchenpersonal von Matthias Greffrath. Ja. Regie Martin Zülker. Meine Studenten sind anders, aber sie sind solche, die dann sagen, bitteschön, nennen Sie mir doch mehr Pro und Con. Mir ist das zu einseitig, was Sie sagen. Ich meine, das sind durchaus, das sind kritische junge Menschen, die wissen sehr wohl, wo die Übel in dieser Welt stecken und wer eigentlich für was verantwortlich gemacht werden muss. Aber sie wollen von einem hören, dass es den goldenen Mittelweg gibt, von dem wir ja wissen, dass er den Tod bringt. Mein Eindruck ist nur, dass sie einfach die Funktionen nicht kennen. Dass wieder nicht einer dieser Abende, an denen wir Alten uns beklagen, dass die Jungen es nicht bringen. Sie sind nicht radikal, sie haben kein Stehvermögen, kein Sitzfleisch, sie fordern nichts, sie wollen nichts. In die Parteien wollen sie schon gar nicht. Und wir? Finanztransaktionssteuer. Alle waren immer dagegen. Und noch eine Lieblingsplatte darf nicht fehlen. Dass unsere besten Ideen vom politischen Gegner geklaut und natürlich pervertiert werden. Attac hat absolut keine Chance. Nicht so, als ob das also die Erfindung von Frau Merkel wäre. Immer dieselben Zutaten dabei. Heroische Nostalgie, Schelte der Jungen, natürlich die Selbstanklage. Dabei immer gute Analysen. Immer zur Hand bzw. im Mund, wenn zwei oder drei von uns zusammenkommen und nichts Besonderes sonst anliegt. Außer gut zu essen. Und ein wenig zu trinken. Wow. Ja, ist der Koch. Bis jetzt was vorstellen wir. Der Koch soll den Start machen. Probier's doch erst mal. Ja? Der Altersdurchschnitt der 6 Leute, die hier um meinen Tisch sitzen, liegt knapp unter der Pensionsgrenze. Exakt bei 60 Jahren und 2 Monaten. 2 Professoren der politischen Ökonomie, 2 Journalisten, ein Ökoaktivist, ja, und ein Koch ist auch dabei. Bei einer Bouillabaisse oder bei einer bretonischen Suppe hier, das sollte mehr so eine asiatische Suppe sein. Kontinentübergreifende Rezepte, große Theorien, globale Dimensionen. So verzehren wir mit Worten die Welt. Die Weltgeschichte ist uns ein Weltgericht. Auch das natürlich ein Zitat. Unsere Kinder belächeln das. Oder sie suchen schnell das Weite in ihre prekäre Welt, die wir ihnen erklären. Und auch diese schöne Fischsuppe wird uns zur Grundlage grundlegender Erörterungen werden. Alte Gewohnheiten. Ich fange mal ganz dumm an. Wenn ihr diesen Satz hört heute, die Köchin soll den Staat regieren, denn in dieser Form ist der Satz über Jahrzehnte immer weitergetragen worden. Von Bukharin über Trotzki bis sonst wohin. Aber wenn ihr diesen Satz heute hört, wie wirkt er auf euch? Wunderbar. Ja, es soll ganz einfach sein, weil auch die einfachsten Speisen sind meistens die schmackhaftesten. Und wenn der Staat genauso Politik machen würde, dann wäre es für alle, glaube ich, das Beste. Ich habe das Zitat so interpretiert, dass ich vermutet habe, dass Lenin wusste, was für eine komplexe Tätigkeit Kochen ist. Vermittelt durch Hitze, also thermische Kompetenz spielt da eine Rolle. Das musst du alles beherrschen können. Plötzlich ist es fertig. Und dann, finde ich, hat er eben noch die Dimension, die Politik nicht nur als Genuss, sondern auch des Genusses. Ja, man muss. Und ich glaube auch, dass darin etwas steckt, was letztlich ein bisschen antidemokratisch gemeint war. Nee, das war nicht antidemokratisch, also, sondern anti-elitär gemeint. Er hat nicht vom Koch gesprochen, sondern von der Köchin. Also zu dieser Zeit war das Kochen definitiv immer noch eine Frauenangelegenheit und als solche auch nicht besonders hochgeschätzt. Interessanter wäre es ja vielleicht zu hören, was die Köchin von heute dazu wohl einfällt. Zum Staat, zu sich, zum Kochen. Dem echten Küchenpersonal, nicht den Theorieköchen beim Fischsuppenseminar. Und Lenin? Wie verhält sich so ein Geplauder beim Risotto zu einem kleinen Geschmack von Realität? Sollte man mal nachfragen. Beim Küchenpersonal. Draußen. Unterwegs. Ich muss auf Russisch jetzt sprechen. Oh, ich muss mich jetzt umstellen. Так. Ленин был согласен с тем, что невозможно простых рабочих Wir sind keine Utopisten. Wir wissen, dass ein beliebiger Hilfsarbeiter und eine beliebige Köchin nicht imstande sind, sofort die Staatsverwaltung zu übernehmen. Das ist die einzige Stelle, wo Lenin von der Köchin redet, vor der Revolution, die den Staat in die Hände aller geben sollte. Wir unterscheiden uns aber von den Bürgern dadurch, dass wir den sofortigen Bruch mit dem Vorurteil verlangen, nachdem nur die reichen oder aus reichen Familien stammende Beamte den Staat zu verwalten imstande sind. Wir verlangen, dass man sofort beginne, alle Werktätigen, die ganze arme Bevölkerung in diesen Unterricht hineinzuziehen. Es kam dann anders. Und weil es anders kam, wird die Köchin später nur noch von der linken Opposition herbeigerufen. Von den Rätekommunisten, von den Hingerichteten der Schauprozesse. Vielleicht waren Lenins Zeit Frauenköchin. Und deswegen hat er nicht gemeint, dass es Frauen regieren, sondern wahrscheinlich hat er schon auch Frauen mehr vertraut, oder? Weil die Männer haben schon viel Scheiße gebaut damals. Viel mehr als Frauen. Immer. Vera arbeitet in der Kantine des Tagesspiegel in Berlin und im Catering einer privaten Firma. Seit 10 Jahren. Die Köche spielen schon manchmal auf die Kochhose, die Männer. Sie meckern mehr, sie leiden mehr, wenn es ein bisschen Stress ist, und die Frauen bleiben schon ruhiger. Als junge Ingenieurin, oder wie es im Osten hieß, Ingenieur, hat Vera mal einen Fahrstuhl im Kreml eingebaut für den alten Brezhnev, der die Treppen nicht mehr schaffte. Aber das war dann schon kurz vorm Ende des Sowjetreichs. Es gibt die Menschen, die einfach ohne Ausbildung sehr intelligent sind. Und die sollen in die Politik gehen und nicht einfach einer von der Kühe wegnehmen und auf den Bank setzen und sagen, so, du musst jetzt die Schule machen und morgen der Welt regieren. Das finde ich nicht richtig. Aber so war es ja auch nicht in der Sowjetunion, oder? Ja, sie haben es versucht, diese Schulen aufgemacht, wo die Arbeiter hingegangen. Aber es war zu schnell. Es war zu früh, vielleicht die anderen Länder brauchen Zehnte von Jahren, um diesen Prozess zu bewältigen. In 20 Jahren haben wir von Fuß auf Kopf das Land gestellt und im Endeffekt es ist nichts da. Es ist eine total schwierige Situation, weil das muss nach und nach passieren und nicht einfach jetzt kommen arme Leute und jetzt gehen sie an die Macht. Das war falsch. Obwohl, wenn ich jetzt so nostalgisch werde und an meine Kindheit denke, es war nicht alles schlecht. Wenn diese sozialistische Idee mit kommunistischer irgendein Genie kommt, vielleicht Gott schickt uns ein Genie, der das beides verbindet und eine neue Politik erfindet, das wird gut. Könnten wir gebrauchen. In dieser Küche kommt das Personal aus 20 Nationen. Menschen, die auf dem Arbeitsmarkt sonst kaum eine Chance hätten. Weil die Farbe, die Sprache, die Ausbildung, das Alter oder die Herkunft nicht stimmen. Dafür stimmt alles andere. Die Serviettenknödel werden aus den Brezeln von gestern gemacht. In der Ecke dampft ein Topf mit Knochen. Wenn Hashi aus Indien was schnippeln soll, sagt die Chefin, könntest du bitte? Und Birgit Klaus, die Gründerin des Unternehmens, ist eine Spezialistin für demokratischen Küchenzentralismus. Ja, ich bin da die Chefin. Und irgendwann muss es eine Entscheidung geben. Aber ich glaube, in dem Moment, wo man diese Brigade und diese Hierarchie rausnimmt und quasi die Verantwortung verteilt und sagt, der Hector aus Bolivien weiß am besten, wie man bolivianisch kocht und bitteschön soll der das doch machen, dann funktioniert es. Okay, und was machen wir jetzt damit? Bleibt doch besser, dass Demokratie oder Staat leiten durchaus ein professionelles Geschäft ist, was von dem der Köchin weit entfernt ist. Na Moment, also, wir müssen mal sehen, jede Gesellschaft kennt natürlich auch eine gewisse Arbeitsteilung. Und diese Spezialisierung bedeutet, dass dann eben auch Köchinnen kochen und die Staatsmänner oder Staatsfrauen regieren. Aber es muss auch austauschbar sein. Ich glaube, das ist wichtig, dass wir dies auch heutzutage noch ernst nehmen. Ich arbeite gerne, ich arbeite sehr viel. Ich lerne sehr gerne, aber ich habe keine Zukunft. Und irgendwelche Idioten, die kommen da ins Fernsehen und machen Faxen und ziehen ihre Hosen aus vor dem Publikum oder legen ihre Busen auf den Tisch. Das finde ich kranke Seite von Kapitalismus wahrscheinlich. Die Köchin heute wäre ja der Leiharbeiter im Schlachthof, ich bleibe mal in der Gastronomie, das wäre die Leiharbeiterin im Catering bei Dussmann oder der Bulettenaufreißer oder sonst was, dass die den Staat regieren sollen, ist das noch was, wo wir irgendetwas damit verbinden? Ich verbinde damit, dass die so weit draußen sind, wie sie wahrscheinlich selbst in der damaligen Gesellschaft nie waren. Also die Wahrnehmung für diese Leute im Kern der öffentlichen Debatten strebt gegen Null. Also insofern finde ich, hat es eine richtige Brisanz. Befragt uns eigentlich. Da passiert doch alles oben. Ja. Hauptsache oben, Leute haben alles ja gut. Und sie interessieren gar nichts. Wie leben Menschen? Sie fragen uns nicht, kommen wir überhaupt klar mit diesem Geld? Ja. Deswegen vielleicht ein paar Monate soll selber von oben Leute auf unserem Platz stehen und leben mit so und so viel Geld. Und dann werden wir gucken, kommen diese Leute überhaupt klar? Nein. Svetlana und die anderen Frauen aus der Küche und der Waschküche des Frauenbetriebs Blocksberg in Bremen kochen und waschen auf 1-Euro-Jobs. Für Menschen, die von wenig mehr oder etwas weniger leben als sie selber. In einem sogenannten Problemkiez in Bremen. Arbeitslose, Erwerbsunfähige, Migranten, Russlanddeutsche, Überflüssige. Ja, sie kriegen doch genug Geld. Sie haben einen Halt in der Küche. Aber auch das immer nur auf Zeit. 30 Stunden. 30 Stunden und Festarbeit. Für alle. Bildung für alle. Angemessenen Wohnraum für alle. Ich glaube, das ist eine Frage der Umverteilung. Aber wie stellt man sowas auf die Beine? In Bremen gibt es ganz viele Demonstrationen. Und es geht immer um einzelne, um kleine Themen. Aber nicht um das große Ganze. So. Also ich wünschte mir schon, dass die Leute wieder mehr auf die Straße gehen. Und das so ähnlich machen, wie es damals in der DDR war. Ich glaube, man kann damit was bewegen. Aber die Massen dann. Massen machen es, ne? Masse macht es, ja. Aber nicht nur alle halbe Jahr mal auf die Straße gehen, sondern öfters. So, und das kontinuierlich. Eine ganze Woche durchgehen. Das werden die dann nämlich nicht lange aushalten. Das werden die auch nicht wollen, dass es so eine Revolte gibt. Früher gab es mal sowas wie einen Generalstreik. Dass alle gesagt haben, jetzt mal Schicht im Schacht. Vielleicht muss man sowas mal machen. Ich glaube, eine andere Möglichkeit hat man nicht, als laut zu werden, zu antworten, auch wenn man nicht gefragt wird. Ja, aber manchmal schämt man sich auch. Und ich denke dann immer, eigentlich gibt es ja noch ärmere Menschen. Eigentlich hast du gar nicht zu meckern. Ja, also. Eigentlich immer denkt man viel drüber nach. Deutschland braucht eine Leitfigur, die ist eine Figur, die eine Person, die den Menschen aus der Seele redet. Wie könnte die aussehen? Haben Sie jemanden im Auge? Ja, mich selbst. Ja, wieso nicht? Dass wir uns heutzutage so sehr voneinander entfernt haben, in also aparte Welten, die nichts miteinander zu tun haben, das ist eine Frage, wie weit diejenigen, denen es gut geht, sich darin einrichten und ummauern und von anderen Erfahrungen abschirmen. Aber im Prinzip ist es nicht so, dass es prinzipiell unmöglich wäre. Prinzipiell und im Prinzip nicht. Aber privat verkehre ich fast nur mit Journalisten, Kulturmenschen, Professoren, Ärzten. Entgeht mir da was? Geht der Köchin was ab? Also auch die Köchin damals, sie hatte ein Handwerk. Und heute sind es eben keine Handwerke mehr, sondern es sind nur noch portionsweise Zulieferarbeiten. Mhm. Oder aber es gibt dann die tollen Köche, die Luxusköche, kochen sozusagen als Kult. Aber diese Professionalität, die Würde, die im Wissen, in der Kenntnis, in der Erfahrung, in dem, wie hast du das genannt, die thermische Kompetenz, ja, all dieses, selbst die ist genommen. Das sind so viele Glücksmomente in den Handfertigkeiten und so weiter. Also wenn man schon wenn man das Geräusch eines brutzelnden Schnitzels, das hat ja schon was. Ne? Und es gibt fast in jedem Beruf gibt es Momente, wo man sagt, dafür bin ich gerne auf der Welt. Insgesamt ist Arbeiten blöd, ganz klar. Und man muss natürlich schauen, dass man jemanden, der nicht gerne arbeitet, beibringt, warum Arbeit schön ist. Und ohne Arbeit der Mensch kaputt geht. Aufhebung der Trennung von Kopf und Hand. Verteilung der guten Arbeit auf alle. Hat man 68 viel drüber geredet? Oder nur wir? Hat sich verlagert 89 ins Nebeneinander von Computerarbeitsplatz und Fitnesscenter. Ein bisschen Yoga auch. Individuelle Lösungen, keine kollektiven. Zu Hause, nicht auf der Arbeit. Man bekommt halt Achtung vor sich selber, weil man was geleistet hat. Und ich glaube, da haben natürlich die Politiker ein großes Problem, dass ihnen ihre Arbeit nicht geachtet wird. Du gehst am Abend ins Bett, hast gelabert und gelabert. Hast es gut gemeint, keiner hat es verstanden. Das Erreichen der Ziele ist so wahnsinnig langwierig. Deswegen ist die Köchin dann in der Politik, das größte Problem wäre, es geht zu langsam. Niedertemperaturgaren praktisch ist das. Vincent Klink sieht aus wie der Koch aus dem Märchenbuch. Weil seine Küche auf der Wielandshöhe in Stuttgart ist Hightech. Ein Wasserbad, das auf das Zehntel Grad genau die Temperatur hält. Dann können wir zum Beispiel verlorene Eier machen, die innen genauso cremig sind wie außen. Und das verdanke ich nach teilweise auch meinen jungen Küchen, die mit solchen Ideen kommen. Also hier kommt ja das Alter und das Junge zusammen und beide profitieren davon. Wenn ich Politiker wäre, wäre mein Wunsch, die Alten und die Jungen müssen zusammenarbeiten. Also ich würde ja Werbegesetze erlassen. Dieser blöde Jugendwahn, das ist, dass man Jugend als Leistung verkauft. Sondern Jugend ist ein Geschenk, oder das hat man sowieso. Man könnte auch sagen, Jugend ist ein Fehler, der sich von Tag zu Tag bessert. Da ist ja auch was dran. Sterneküchen wie die auf der Wielandshöhe, Kantinenküchen, Gasthöfe, kleine, große, Leerküchen, Hotelküchen, normale und raffinierte. Wo wirklich noch gekocht wird, da verwischen sich wunderbarerweise die üblichen Klischees von progressiv und konservativ, von beharrend und revolutionär, ja sogar die von patriarchal und feministisch. Die kochen eigentlich nicht anders, sondern sie lernen schneller. Und vor allen Dingen haben diese Köchinnen nicht dieses grauenhafte, narzisstische Ego, Scheiße möchte ich sagen, was die Männer haben, die nicht zugeben, dass sie was nicht wissen und deshalb dumm bleiben. Da wird alles übertüncht, dass man es nicht merkt, was man nicht weiß. Also ist die Entwicklung wesentlich langsamer, ein Durchlavieren. Aber jetzt sind wir wieder bei den Politikern, da ist es ja sehr, sehr ausgeprägt. Seit der Steinzeit ist das in den genetisch verankert. Niemals zugeben, wie schlecht ich bin. Und die Frauen schaffen das. Die sagen, ich weiß nicht, wie es geht. Wie geht's? Sagen Sie es mir. Und hauptsächlich liebe ich eben Frauen als Köchinnen, weil sie im Grunde die Natur besser verstehen. Dass es auf die Natur ankommt. Auf wirklich die Wurzeln, auf artgerechte Tierhaltung. Menschen, die die ganze Kette vom Rohstoff bis zum Genuss in der Hand halten. Die morgens etwas anfangen, das sie abends zu Ende bringen. Die es mit Materie zu tun haben. Sie sind einfach zufriedener. Tagwerk. Ein schönes Wort. Oder tappe ich gerade in eine Romantikfalle? Also selbst der Mensch als Exot ist ja nicht mehr geduldet. Spinner will man immer haben. Ne? Aber schlimm ist halt, wenn es keine Spinner mehr gibt und dann kommt plötzlich ein Spinner. Man braucht viele Spinner. Das ist ähnlich wie in der Küche mit den Bakterien, mit der Hygiene. Und das ist die Gefährlichkeit der Großküchen, dass diese Küchen antiseptisch sind. Kommt also ein böses Bakterium, hat es keinen Feind. Deswegen kann auf einem verdreckten Bauernhof beim Hausschlachten eigentlich gar nichts schief gehen, weil das, was an schlechten Bakterien da ist, wird durch die guten Bakterien fertig gemacht. Und ich glaube, dieses Vermengen, um jetzt wieder auf Jung und Alt zu kommen, Das wäre die Zukunft. Was ist jetzt merkwürdiger? Dass mir in dieser Küche selbst die biologischste Metapher nicht reaktionär vorkommt? Oder dass unser einer zwar immer viel von Gesellschaft gesprochen hat, aber von Natur seit langem nur ironisch? Ich will die Natur ehren mit meiner Arbeit, indem ich ein Naturprodukt nicht verschlechtere durch mein Kochen. Also wenn Sie einen perfekten Steinpilz haben, was wollen Sie denn da noch machen? Dann braten Sie in Olivenöl oder Butter. Die Möglichkeit haben Sie, dann kommt Pfeffer und Salz dazu. Wenn ich dasselbe Rezept 10 verschiedenen Köchen gebe, kommen 10 verschiedene Speisen dabei raus. Na, das ist das Wunder. Das ist Persönlichkeit. Das geht nämlich mit Convenience-Produkten nicht. Obwohl, es geht auch, aber da muss man sich schon viel Mühe geben. Dann muss man halt die Dose aufmachen und anbrennen lassen, dann schmeckt es anders. Kann es irgendjemand erklären? Wenn ich morgens in der U-Bahn bin, haben mindestens 50% aller Menschen so einen Plastikbecher in der Hand. Es schmeckt nicht, es ist eklig, man beschlabbert sich, natürlich vor allen Dingen auch seine Mitbürger. Wieso tun die Menschen das? Das ist und zwar gerne. Das ist die kapitalistische, endgültige, noch verbliebene, knappe Ressource und es ist Zeit. Manchmal denke ich ja, dass totalitäre Staaten das Genießen generell verbieten, grundsätzlich. Weil wer genießen kann, hat ein Stück Freiheit. Der wird auch ganz rebellisch, der ist nicht mehr so lenkbar. Man könnte jetzt Verschwörungstheorien auftun, ob das in unserem Lande wohl auch so läuft. Also die ganze Nahrungsmittelindustrie, der geht es um Marktmacht. Ich meine, daran wird sich die Zukunft des Kapitalismus entscheiden. An der Ernährungsfrage und dann sonst keiner. Das ist die Zentrale. Und wenn es gelingt, diesen ganzen Schrott zu produzieren. Da stehen jetzt schon 6 leere Flaschen auf dem Tisch. Aber das können wir immer noch, weil das können wir am besten. Die kommenden Katastrophen vermessen und Zusammenhänge analysieren zwischen unserer Art zu essen und dem Hunger anderswo. Der Schweinemast in Oldenburg und der Landflucht in Brasilien, der Fettleibigkeit und der Zuckerlobby. Schließt du, also ich meine, das Ganze... Also ich sag immer, Oversex sind underfucked. Ich finde es schrecklich. Es ist wirklich, wenn die Leute sich 8 Stunden lang über einen Wein unterhalten und nicht trinken... Bitte, bitte, bitte. Die Leute haben überhaupt keine Ahnung vom Kochen und dann unterhalten sie sich ausführlich über das Trüffelöl und kriegen aber keinen Eierkuchen zustande. Wir können die Hungerlöhne der Küchenhilfen und den Prestigekonsum der Mittelschichten in Beziehung setzen. Ebenso wie das erstaunliche Co-Wachstum von McDonald's und Kochshows oder die systemische Interdependenz von Aldi-Preisen und Lohnzurückhaltung in Exportbranchen. Erklären, erklären, erklären. Berichte Kapitalismus zusammen. Mit unserem langen Gedächtnis. In unserer langen Geduld. Und dann? Danach kommt nichts Nettes. Nicht, aber, nein, da muss auch nichts Nettes nachkommen. Ja, aber gut. Er weiß, dass es Frage, null warum bin ich mir als Person nicht mehr wert? Aber warum soll das er auch geht durch alle Gesellschaften. Warum verachte ich mich so, dass ich diese Hühnchen aus dem Nordwesten von Niedersachsen esse? Ja, obwohl genau. Ich weiß, wie sie produziert werden. Das ist die zentrale Frage der Wertigkeit. Warum gibt mir das am Arsch? Weil die einfach gar keinen Geschmack mehr haben. Das ist die Erklärung. Nicht, weil du keinen Geschmack mehr hast und nicht, weil die einfach mehr keinen Geschmack mehr haben. Es gibt überhaupt keine monokausalen Erklärungen. Warum ist es uns scheißegal, was wir in uns reinstopfen? Was wir fressen, hätten unsere Vorfahren vor 50 oder 60 Jahren wahrscheinlich gar nicht gegessen. Die hätten sich geekelt. An dieser Stelle schaltet sich kurz Bettina Zehner ein, die in einer Berliner Waldorfschule kocht, um herauszufinden, ob Kantinenessen erstklassig sein kann. Es gibt ein Kinderbuch, da gibt es einen Opa, Opa Deldok heißt er, der sagt immer, früher war alles schlechter. Und der Meinung bin ich auch. Also, das stimmt nicht, dass die früher alles besser gemacht haben. Ich meine, seit wann gibt es denn das Kochen? Das fing im 16. Jahrhundert erst an. Über Jahrhunderte haben die Brei gegessen. Im Allgäu gibt es immer noch ein Gericht, das heißt Kratzerte. Das ist nichts anderes als angebrannter oder angesetzter Brei. Und das hat das Volk über Jahrhunderte gegessen. Wobei ich ja auch glaube, dass die Nachkriegsgenerationen diejenigen sind, die das billige Essen aus nachvollziehbaren historischen Ängsten und Paniken heraus heute so wertschätzt, dass sie jeden Scheiß frisst. Ja, also bei uns gab es doch gar nicht so viel Scheiß, dass wir ihn hätten fressen können. Also lieber weniger, aber besser. Um mal wieder auf Lenin zurückzukommen. Lieber anders als mehr. Das wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Aber die war nicht im Angebot. Im sowjetischen Osten nicht und im wachstumsfixierten Westen ist sie es erst recht nicht. Wenn ich will, dass die Leute sowohl Flachbildschirme kaufen, aber auch Auto fahren und ansonsten noch alle 14 Tage, irgendwie, wenn es geht, irgendwie bei Hennes und Mauritz oder wo auch immer neue Klamotten kaufen und aber sie außerdem irgendwie ganz niedrige Löhne haben sollen, ne, dann muss ich dafür sorgen, dass die Preise für Lebensmittel in Europa und insbesondere in Deutschland so sehr zu drücken, sondern das ist kein Faktor. Der spielt überhaupt nicht, der spielt keine Rolle in dem Kalkül. Das ist das kolossal Beruhigende an der Theorie. Sie ordnet die Welt, aber eben nur im Kopf. Und der ist nicht so diffus wie Geschmack und Moral. Das ist eben keine Unterschichtenfrage. Junkfood ist systemrelevant. Zufuhr von Kalorien für Arbeitskräfte auf möglichst billige Weise. Gastronomie ist Volkswirtschaft, nichts weiter. Aber auch meine Studenten geben nicht bewusst mehr Geld für Essen. Wer selber kocht, hat keine Zeit zum Shoppen. Wer Junkfood isst, dem bleibt ein bisschen Geld fürs Shoppen. Verblendungszusammenhang, basta. Stimmt ja alles. Aber hilft uns diese bittere Erkenntnis? Kommen wir in ihr vor? Politik des Essens, Psychologie des Essens, Moral des Geschmacks? Schön und schlecht, der Kapitalismus. Aber war da nicht noch der menschliche Faktor? Weites Feld. Und darin du und ich. Der heißt jeden Tag was Neues. Ja, das ist ein Klamottenladen. Jeden Tag was Neues, der heißt so. Und ich finde, das ist genau der Punkt. Essen ist langweilig. Ja, und ich meine, die sogenannte Hausfrau, die viel diskreditierte, missachtete Köchin, ja, die zu meiner Zeit, meine Mutter, montags Erbsensuppe machte und dienstags Eintopf und freitags Fisch und sonntags Fleisch. Und da gab es die Regeln und samstags Frikadellen und Weihnachten Diss und so weiter. Die langweilige Arbeit als Zeitgewinn für das Eigentliche, nämlich den Flachbildschirm, die Reise nach Mallorca, die zweite Reise nach Mallorca und zu gewinnen. Wem macht es denn Spaß, dreimal am Tag nach Mallorca zu fahren? Sisyphus. Das ist doch schön, Sisyphus. Der rollt doch den Stein auch immer wieder mit sehr viel Freude und Verantwortungsbewusstsein da hoch. Und der nimmt seine Aufgabe total ernst. Das ist doch total schön. Das Umgehen mit der Materie. 10 Kilo Kartoffelschälen am Stück. Gerichte, die sind sehr schnell. Das ist so eine Meditation. Gerichte, die dauern lange. Zu versuchen, nichts mehr zu denken. Das wächst langsam. Nichts mehr zu sagen. Da reift etwas. Nichts mehr zu tun. Gewürze. Wenn es einmal richtig schlecht geht. Ich finde, jedes Essen ist ein Kunstwerk. 5 Kilo Zwiebeln schneiden, da kann man so schön weinen. Man hat viele verschiedene Materialien. Wie bei der Meditation. Ich liebe das. Liebe das. Wenn es den anderen schmeckt. Das ist die Vermittlung, die dann geklappt hat. Feste, flüssige, weiche, bunte, rote, grüne, gelbe, scharfe, bittere, salzige, saure. Also man kann das natürlich verwissenschaften. Große Töpfe, kleine Töpfe. Meditation. Aus nichtssagenden Sachen ich etwas Neues zu schaffen. Diese Karotte einlässt und plötzlich die Schönheit dir aufgeht. Ich liebe das. 5 Kilo Zwiebeln. Mit Gewürzen spielen, mit den Gerüchten. 10 Kilo Kartoffeln. Ich liebe das. Letztlich geht es nicht darüber, die Karotte dann doch mal abzubeißen und zu kauen. Michael, kannst du mal bitte an die Tür gehen? Da ist irgendjemand, ein Mädchen. Das sind in erster Linie Jugendliche, sagen wir mal 14, 15 bis 18, 19, so, die dann irgendwie entweder nachmittags bei uns sind oder dann, wenn sie dürfen, dann halt abends noch draußen sind. Und da kommt immer ein Cheese, zwei Chicken Burger, ein Cheeseburger, zwei Cheeseburger. Und da hat man dann immer diese kleinen Tütchen und packt die dann immer. Also das ist wirklich sehr, sehr ähnlich. Leute, die in dieser Spirale drin sind, sind in der Mehrheit feste Kunden des Werbefernsehens. Sonst könnte es doch nicht sein, dass am Sonntag, wenn ich oben in der Tankstelle tanke, die Bude voll ist mit Elendsgestalten, die teuerste Chips dort kaufen. Teurer geht's nicht. Dann gibt's die Leute, wo man wirklich den Eindruck hat, die leben von Hartz IV. Also es ist sehr bezeichnend, weil die kommen dann immer am 1., 2. und 3. des Monats. Meistens Familien mit Kindern. Und die kaufen dann aber ordentlich ein. Und gerade bei Couponaktionen bringen die das echt fertig. Die kommen am Vormittag, kaufen für 30 Euro ein, gehen mit diesen riesigen Tüten nach Hause oder lassen, also essen halt bei uns und schmeißen dann einfach mal die Hälfte weg. Nicht, dass ich mir selber mal Pellkartoffeln zum Fernsehen mache und das in Quark reinstippe, das ist zu hoch. Diesen, sag mal, revolutionär widerspenstigen Schritt in eine Form von Freiheit können diese Leute nicht mehr gehen. Und die kommen dann tatsächlich am Nachmittag oder am Abend wieder und kaufen nochmal für 10 oder 20 Euro ein. Das ist kein Witz. Also da fragt man sich, okay, was machen die? Frieren die das ein oder... Die Küchen sind nicht der Ort der Konterrevolution. Das wollen wir mal festhalten. Aber auch nicht der Ort der Revolution. Sie sind auch nicht der Ausgangspunkt der Revolution. Aber durch Klimawandel und ökologische Veränderungen und so weiter, die Art und Weise, wie wir Speisen zubereiten, natürlich auch sich verändert. Die Küche, die wir von vor 30 Jahren oder vor 100 Jahren kennen, ist nicht mehr unsere Küche. Die Kochbücher sind auch andere geworden oder müssen andere werden. Und das ist das, woran wir arbeiten müssen. Also ich höre ja hier immer so gerade mein älteres Publikum. Scheiß Bio. Ne? Und sind, das kann man ja viel zu teuer. Das kann man sich ja gar nicht leisten. Bis mir mal wirklich eines schönen Tages hier mal der Kragen geplatzt ist. Und ich dann zum Kunden gesagt habe, hör mal, wie viel Kippen rauchst du am Tag? Ich sage, das sind 6 Euro. Und das rechne mal 31. Das sind fast 200 Euro, die du im Monat ausgibst, nur für Kippen. Ich sage, das kannst du genauso gut mal sagen, in vernünftiges Essen investieren. Wie wär's denn damit? Ich höre nur noch von denen, billig, billig, billig. Die können nicht anders. Die können sich das leisten. Die wollen nur nicht. Inge Fruck serviert seit 23 Jahren Kaffee und belegte Brötchen im Kiosk in der Markthalle 9 in Berlin-Kreuzberg. Neuerdings arbeitet sie an einer Veränderung der gesellschaftlichen Essgewohnheiten. Hartnäckig, mit Rückschlägen und kleinen Erfolgen. In Ähnchen Kunden, den habe ich so ein bisschen rübergezogen. Ja, die Annettchen, die macht ja die tollsten Torten überhaupt. Sensationellen Kuchen, also wirklich oberlecker, hat seinen Preis. Wie gesagt, und der fängt dann an, ja, also für 3 Euro. Da legt mir eine Torte von Koppenrad und Wiese. Ich sage, du hast es noch nicht einmal probiert. Du sagst aber schon von vornherein, alles Scheiße, da nehme ich Koppenrad und Wiese. Ich sage, wisst ihr was, Wolfgang? Ich gebe dir mal ein Stück Kuchen aus. Ich sage, willst du mir erzählen, sag, dass du mit deinem Zucker, du bist Diabetiker, eine Koppenrad und Wiese-Torte futterst? Das kannst du mir jetzt nicht erzählen. Ich sage, also, sag, dann holst du dir mal ein Stückchen, sag, komm mit rüber. Und dann isst du das aber mal mit Genuss. Bom, bingo. Ja. Ich habe mich schon öfters gesehen, wie er dann rübergeht zur Annette und sich dann so 3-4 Stücken holt. Flexibel, aber hartnäckig agitiert Inge ihre morgendlichen Stammkunden. In der Halle 9 findet gerade ein Kulturbruch statt. Die Billig-Discounter gehen, Bio-Fleischer, Bio-Bäcker, Bauern aus Brandenburg ziehen ein, seit bessere Leute in der Gegend wohnen. Das ist die neue weiße Mittelschicht. Das ist das gut situierte Bildungsbürgertum. Da hat auch ein Umdenken bei mir stattgefunden. Ich bekam vor 3 Jahren einen Enkel. Und dann so begann das bei meiner Tochter, dass sie sich so langsam, aber sicher so umstellte. Und dann hat es auch mal bei mir Klick gemacht. Da sind wir so irgendwie so langsam sicher auf die Schiene gekommen. Weil das ist ja ein Bewusstsein, was du dafür entwickelst. Also geht das auch automatisch. Und ich muss mal sagen, dass mir das Biobrot sehr gut schmeckt. Mir schmeckt auch die Butter aus Uckermark sehr gut. Und auch die Milch schmeckt mir besser. Ne? Also das kann nicht immer alles nur über den Kopf gehen. Die Zunge ist da auch ein politisches Organ. Ich denke schon, ja. Ja, das ist auf jeden Fall ein politisches Organ. Wie? Wie jetzt? Ne? Also, der Satz, aus der Küche wird die Revolution nicht kommen, den würde ich auch noch nicht unterschreiben. Weil ich glaube, wenn sie kommt, kommt sie daher. Und zwar aus dem Grund, den du genannt hast. Der Kapitalismus wird sich Ernährungsfrage und die ich gehe aus. Aber da geht es nicht mehr um Geschmack, sondern um Sattwerden. Da geht es nicht mehr um Geschmack. Nein. Sondern da geht es noch lange nicht um Geschmack. Also ja, wann der Geschmack zurückkommt, habe ich keine Ahnung. Ja, eigentlich wäre es ganz einfach. Jetzt kommen ja sukzessive die Ganztagsschulen. Dann besteht ja bei vielen Kindern die große Gefahr, dass sie zu Hause nichts Rechtes kriegen. Wenn sie dann in der Schule auch nichts Rechtes kriegen, dann haben sie den ganzen Tag nichts Rechtes gekriegt. Aber man darf sich da nicht so viel Illusionen hingeben. Umso mehr im Fernsehen gekocht wird, umso weniger ist auf dem Teller. In New York werden Wohnungen gebaut, da sind überhaupt keine Küchen mehr drin. Nur noch eine Mikrowelle, die steht aber im Bad wahrscheinlich. Keine Küche mehr, da kann man drauf verzichten, braucht kein Mensch mehr. Die einen essen immer besser und die anderen essen immer schlechter. Ja, und wenn die Kinder schlecht essen, bleiben sie natürlich auf der Schiene und sie werden kein gutes Leben haben. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Es gibt Kinder, die kriegen ja zu Hause fast nichts mehr mit. Also die wissen nicht mal mehr, wie ein Sellerie oder ein Wirsing ausschaut. Habe ich noch nie gesehen. Und am Anfang habe ich ganz viel erzählt, was ist Sellerie, was ist Wirsing. Alte Kohlsorten, Pastinake habe ich mal aufgeschrieben, da war die Hölle los. Es ist erschreckend, dass eine Ganztagsschule ihr Catering von einer Verpflegungsfirma kriegt, die 800 Kilometer entfernt ist. Jeden Tag wird das Zeug 800 Kilometer herbeigekarrt. Wir müssen unsere Kinder subventionieren. Schönes Paradox wieder. Großkantinen, industrialisierte Landwirtschaft, Gemeinschaftsverpflegung. Das war das sozialistische Programm von Bebel und Luxemburg und Lenin und Zetkin. Zentralisiertes Kochen und rationelles Essen sollte die Frauen vom Kochen befreien und das Leben schöner machen. Trinken, Essen, ohne dem geht gar nichts. Das gehört dazu wie das Atmen. Also ich habe schon als junger Mensch in der Schule im Jugendclub immer in der Küche gestanden, habe Toast Hawaii gemacht oder Pizza gemacht und das fand ich immer toll. Die Leute hatten sich gefreut gehabt, dass das jemand macht und ja, dazu habe ich gehört. Das Rationalisierungsprogramm hat gesiegt, aber auf kapitalistisch. Die Caterer sind auf dem Vormarsch. Nur in der Edelgastronomie wird noch handgeschnippelt und ohne Rückgriff auf vorgekochte Tüten gegart und dort, wo der Staat kocht. Der Witz daran, es geht dem Staat dabei nicht ums Kochen, sondern um die Arbeitslosenstatistik. Michael Gonsalves arbeitet in einem staatlich geförderten Bildungsprojekt mit Langzeitarbeitslosen. Sie kommen natürlich dementsprechend demotiviert an, lustlos, weil sie haben ihr Leben in den letzten Jahren schon so eingespielt, dass sie eben halt mit dem wenigen, was sie hatten, zurechtkamen. Und jetzt müssen sie natürlich, ohne mehr zu bekommen, eine Arbeitsleistung erbringen. Und da stoßen natürlich viele an ihre Grenzen ran. Das heißt in Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, Einsatzfreude, Schlüsselqualifikation. Die Älteren, die werden sich nicht mehr ändern. Es ist wie mit Haustieren. Ab einem bestimmten Alter kann man die nicht mehr erziehen. Zum Beispiel die Jugend. Die 25-Jährigen, die keine Arbeit haben, die sind selbst dran schuld. Genau so eine 25-Jährigen suchen sie. Die suchen immer junge Leute. Wenn jetzt so ein 43-Jähriger sich bewirbt, es wird schwierig. Aber die Jüngeren, die bewerben sich darauf nicht, weil sie einfach mal diesen Sinn im Leben noch nicht verstanden haben. Jenny, die einen schlechten Start ins Leben hatte, lernt Köchin in der Kiezkantine Orania in Berlin-Kreuzberg. Mit 10 habe ich angefangen, mein Essen selbst zu kochen, weil meine Eltern halt nicht zu Hause waren, habe ich mein Essen selbst gekocht. Und dann hat sich das irgendwie weiterentwickelt. Ich bin auch schon so weit, dass ich zu Hause jetzt schon selbst experimentiere, so meine eigenen Kreationen herstelle. Neue Sachen, so eine Geschmacksexplosion im Mund zu erreichen. So wirklich, dass diese verschiedenen Gewürze kombiniert werden können oder verschiedene Kräuter und dann das einfach im Mund zerlaufen kann. Und hier im hellen Backstein-Innenhof der ehemaligen Reichsschuldenverwaltung, unter Palmen, unter dem feixenden Blick von dunkelhaarigen Zwangsköchen auf Zeit, neben Michael Gonsalves, der stolz ist, dass Jenny den Hauptschulabschluss geschafft hat, hier überfiel mich überm Wirsing-Eintopf eine kurze Vision. Vom Kochen, von der Gesellschaft und vom Staat. Alles, was im Kleinen geht, geht auch im Großen. Und man kann auch eine ganze Nation erziehen. Kantinen. Nicht als Übergangsmaßnahme zum Abstellen für überflüssige Menschen, sondern als öffentliche Orte mit Dauerstellen für fast schon Aufgegebene. Frisches Essen für Schulen, Kitas, Jugendzentren, Krankenhäuser. Eine flächendeckende Konkurrenz zu den Döner- und Burgerbratereien. Eine groß angelegte kulinarische Bildungsmaßnahme. Der Staat subventioniert Opernhäuser, Sporthallen, Theater und Museen. Warum nicht auch die Esskultur? So hört sich das ganz nett an und ganz schön, aber Sie dürfen nicht vergessen, das wären denn staatlich geförderte Arbeitsplätze Und dementsprechend ist das nicht Sinn der Marktwirtschaft. Und was wir heute betreiben, ist da ein großer Unterschied drin. Ich habe noch gelernt, dass der Staat eben halt bestimmte Hoheitsgebiete in seinem Bereich haben wird. Energie, Verkehr, Krankenhäuser, Schulen etc. Alles wird privatisiert. Also diese soziale Marktwirtschaft als solches im Großen und Ganzen ist nicht das, was ich gelernt habe noch vor 35 Jahren. Aber ich jetzt kann nur von mir ausgehen, ich bin ja kein schicke Ware der Bundesrepublik Deutschland. Aber ich kann erstmal im Familienbereich eben darüber reden und sagen, wie meine Ansicht ist, aber ansonsten kann ich nicht viel mehr machen. Ich denke, zum einen ist es einfach der fehlende Mut, kurz und knappe Entscheidungen zu treffen, die ganz viel verändern. Also es müsste, das sagt man immer so ganz blöde, es muss ein Ruck durch Deutschland gehen. Michelle Jarschke hat bei McDonald's angefangen, um ihr Studium zu finanzieren. Jetzt kandidiert sie für den Betriebsrat. Also man müsste wirklich mal aufstehen, laut schreien und einfach mal alles wegschmeißen, was hier stört. Und ja, jetzt wäre ich ein bisschen philosophisch und einfach mal neue Blumen aussehen, so nach dem Motto. Das müsste man machen. Das ist eine Sache von 2 Tagen und dann passiert was. Immer dieses Schleichende. Das ist doch Mist. Also wirklich schnelle Entscheidungen, die einfach mal ganz viel verändern. Wenn es im Endeffekt nicht klappt, naja, dann macht man es halt wieder rückgängig. Dann sagt man, okay, ist nicht so der richtige Weg, klappt nicht so ganz. Also wenn man von einem großen Fortschritt reden kann, dann glaube ich, liegt der nicht zuletzt darin, dass heute auch eine Mehrheit derer, die irgendeinen Job haben, ja, das Leiten des Staates zu den entfremdetsten Beschäftigungen in dieser Gesellschaft zählt, die sie sich vorstellen können. Also eine Mehrheit würde sagen, ich will doch nie Politiker werden, da bin ich ja überhaupt nicht mehr Herr oder Herrin meiner selbst, sondern getrieben. Ja, das ist dazu. Doch, natürlich. Aber selbstverständlich. Also es ist kein Fortschritt. Nein, weil das heißt, ich delegiere die Scheiße an die anderen. Genau. Die Wirtschaft hat die Macht. Demokratie, weiß ich nicht. Wenn Sie als ehrlicher Mensch in die Politik gehen und sagen, ich möchte etwas bewegen, weil das mein Ziel ist, dann werden Sie doch schon scheitern in Ihrem Bezug. Weil Sie müssen ja dann sich auch manipulieren lassen, auf die Wählerliste zu kommen, um dann im Abgeordnetenhaus zu kommen. Sie sind doch nur der Manipulation ausgesetzt. Und er, der dann durchgesiebt ist, der kommt dann oben hin. Da kommt so ein Abgeordneter aus dem kleinen Kleckersdorf, der kommt nach Berlin und schon hängt ein Lobbyist an seinem Hintern. Der ist doch auf einmal auch völlig geblendet, lernt dann den Generaldirektor so und so kennen und den Chef von dort und da und da und denkt auf einmal, er ist in eine Welt eingetaucht, wo er jetzt auf einmal oben mitspielt. Er wird doch auch nur manipuliert, um seine Stimme nachher zu haben. Und er lässt sich halt blenden. Ich gehe hin, mache 10 Kreuze und mache meinen Schein ungültig, weil es für mich einfach keinen Sinn macht. Weil die versprechen alle und keiner hält sich dran. Am besten, ich bin der Meinung, die Politik abschaffen. Bin ich ehrlich der Meinung. Also ich bin ja eigentlich im tiefsten meines Herzens bin ich ja für Anarchie. Also ich mag Staatenlosigkeit, ich mag auch Gesetzeslosigkeit, aber mit natürlich gewissen Regeln. Das geht nur, wenn die Gesellschaft sehr weit fortgeschritten ist. So, und solange das noch nicht so ist, muss man nun mal ein paar Gesetze erlassen. Der Staat ist überflüssig, wenn die Gesellschaft weit entwickelt ist. Das heißt doch wohl, wenn Menschen freiwillig nach ihren Fähigkeiten arbeiten werden und die Regeln des Zusammenlebens zur Selbstverständlichkeit geworden sind. Das ist die Quintessenz aus Lenins Staat und Revolution. Offenbar ein Gedanke, der verschwinden kann, aber nie ganz stirbt. Jedenfalls weiter unten. Ich würde Politiker abschaffen wollen. Ich habe nichts gegen Demokratie, im Gegenteil. Ich finde Demokratie wichtig, aber ich finde Politiker unwichtig. Ich weiß, es geht ohne diese politischen Parteien, es geht ohne die Politiker, aber nicht ohne die Menschen, die dann letztlich die Arbeit tun. Also es muss Beamte geben, wenn wir die jetzt so nennen wollen, die die Gesetze oder das, was man festgelegt hat für die Gemeinschaft, die das dann auch umsetzen. Und es muss Menschen geben, die für die Gemeinschaft gültige Gesetze oder Vereinbarungen treffen. Die eine Sache ist, da könnte man sich in der Tat jede Menge mehr Utopie wünschen. Ne? Also jeder möchte in allen ihn betreffenden Angelegenheiten, ob das die Mobilität, die Bildung, die Kunst, weiß der Teufel, überall mitregieren, also mitentscheiden. Das wäre aber ein Ausdruck von Demokratie. Das ist nicht den Staat regieren. Der Staat, das ist die Herrschaftsausübung. Ich meine, was denn sonst? Das ist aber die Frage, wer die Herrschaft da ausübt. Ja, auf der einen Seite wird den Leuten nichts mehr vermittelt und nichts mehr abverlangt. Das ist richtig, ne? Ich sage mal ein ganz blödes Beispiel. Ich auf dem Weg zu meiner Tochter, die wohnt fußläufig 5 Minuten entfernt, und wir laufen dorthin und da waren Unilogen 100 Meter Straße. Man konnte nur in der Mitte laufen, weil links und rechts so viele Hundehaufen liegen. Und da sage ich mir, warum gibt es Gesetze dagegen und warum schicken sie nicht die Hartz-IV-Leute los und sagen, wenn du ihn erwischt, kriegst du 3 Euro, geh mal hin und sag, die sollen die Häuschen von ihren Hunden wegmachen. Der Staat sollte in gewissen Dingen die Bürger schon erziehen. Sie sollten aber auch den Kindern und den Jugendlichen ein bisschen was vermitteln. Und sie sollten vor allen Dingen den Familien, die es nicht schaffen, ihren Kindern was zu vermitteln, besser helfen. Frau Strese fährt jeden Tag 1,5 Stunden quer durch Berlin in die Villa ihrer Dienstherrschaft, wo sie kocht und einkauft und putzt und bügelt. Und dann fährt sie 1,5 Stunden zurück. Und unterwegs liest sie, und wenn sie dann aussteigt, sieht sie in Hellersdorf junge Menschen mit dicken Kindern und räudigen Hunden und Bierflaschen in die Sonne blinzeln. Der Staat kann doch nicht nur den Menschen Geld und Miete bezahlen und Essen bezahlen und die bleiben zu Hause und sagen sich, ich gucke den ganzen Tag Fernsehen, das ist mein Leben. Ja, hallo? Und ich bezahle es mit meinen Steuern. Das finde ich nicht in Ordnung. Wenn das Gleichgewicht nicht mehr stimmt und die Leute immer mehr im Kopf, wie soll ich sagen, egoistischer werden, funktioniert das nicht. Wenn keiner mehr bereit ist, auch für die Gesellschaft Verantwortung zu übernehmen und das auch zu leben und dafür einzustehen und auch zu gucken, du pass mal auf, Nachbar, was du mit deinem Kind machst, ist nicht in Ordnung. Können wir dir helfen? Oder sag, du pass mal auf, du gehst hier schwarz arbeiten. Ich weiß aber, du bist arbeitslos. Ich melde dich dem Amt. Bitte, gerne. Dafür sollte es doch Prämien geben. Die Frage ist, wer will denn noch den Staat regieren? Ich meine, wer ist es denn? Ja, das ist die zweite Frage. Wer kann es? Naja, nicht wer es kann, sondern wer will es. Als Beschreibung ist es absolut richtig, nur nicht als Errungenschaft. Nein, das ist keine Errungenschaft. Nein, also, ich finde es auch keine Errungenschaft, aber das ist die Frage, gibt es überhaupt noch eine Köchin, die ernsthaft zurück, ist? Zurück, gibt es überhaupt noch jemanden? Gibt es überhaupt noch jemanden? Warum ausgerechnet die Köchin den Staat regieren? Oh Mann, da fällt mir jetzt wirklich nicht so ein. Warum ausgerechnet die Köchin? Oh, ich glaube, da müsste ich mich erst mal einarbeiten. Was würde ich zuerst tun? Oh ja, natürlich. Wenn ich König von Deutschland wäre. Also in der Bildung, da würde ich tätig werden. Die Lehrer besser ausbilden. Dass ich diese Grundschulausbildung ändern würde. Es gäbe bei mir ein Fernsehverbot für 3 Tage die Woche. Wenn wir faule Wurzel haben. Die McDonald's würde ich sofort verbieten. Dann können wir keine schönen Blumen bekommen. Weniger Fanta trinken und dafür mehr Wasser. Massentierhaltung wäre verboten. Zack. Wir machen eine Diktatur. Das muss man befehlen. Das muss von oben richtig kommen. Ja, was machen wir denn noch, Mensch? Dann würde ich einführen, dass alle Menschen jeden Tag einmal zusammen in einer Gemeinschaft essen. Dass die Mindestlöhne erhöht werden. Jeden Tag nur noch 6 Stunden arbeiten gehen. Also die Bank muss auf jeden Fall mehr auf die Finger schauen. Man hätte mehr Zeit, um zum Beispiel mal ins Kino zu gehen. Und gekocht werden muss aus Produkten. Oder mal essen zu gehen. Die noch nicht verarbeitet worden sind. In die Schwimmhalle mit seinen Kindern in den Tierpark. Mit Wischiwaschi funktioniert das überhaupt nicht. Da muss mehr Kontrolle stattfinden. Aber wer soll's machen? Wer soll es tun? Ja. Warum haben wir alle was anderes gemacht? Keiner von uns wollte jemals Berufspolitiker werden. Also mich hat das ja mal erwischt. Ich war ja 5 Jahre Berufspolitiker. Und ein Klassiker, also das war einfach nur, damit ich nicht ins Gefängnis komme. Ja. Und, ich war nie Berufspolitiker. Aber letztlich bin ich sehr froh. Und habe mir auch damals schon gesagt, wenn ich jetzt dabei bleibe, ja, werde ich nie verstehen, wie das Leben geht. Man sollte mal einen Politiker in die Küche stellen und zeigen, wie es ist, in einer Küche zu arbeiten. Je höher die sind, ich stelle mir das so vor, als wenn ich auf dem Empire State Building bin und sehe ich auch nicht mehr, ob die Taxis, die unten fahren, noch gelb sind. Was kann ich denn noch tun? Was ich mir eher vorstellen könnte, wäre in Richtung Politik irgendwie eine eigene Partei zu gründen. Erst wenn auch das Wenige weg ist, dann ist der Mensch bereit aufzustehen. Vielleicht wird es eine Revolution geben, Massen stürmen aufeinander ein, Geschäfte werden geplündert, irgendwas à la Roland Emmerich. Alles ist möglich. Was weiß ich, eine Montagsdemo machen, mitgerissen werden und von 1.000 werden 5.000 und dann 10.000 und dann 1 Million oder was weiß ich. Wenn etwas Neues, Gesundes entstehen will, muss das alte Kaputte erst kaputt gehen. Krawallen nützt was, ja. Ja, ja. Gerechtigkeit. Mehr dieses Gemeinsame. Das ist natürlich auch ein Thema. Dieses Füreinander sorgen. Da hätte man mehr zu tun. Gleiches Recht für alle. Also gleiche Gehälter auf der ganzen Welt. Also es gibt ja so alte Sprüche wie lieber im Stehen sterben als auf Knien leben. Es gehören sich auch ein paar Mutige dazu und ein paar Hungrige. Dass ich die Leitung übernehme, sozusagen. Huch. Wenn die ideelle Gesamtköchin den Staat regieren würde heute, was wären ihre Dekrete? Jeder muss einmal in der Woche für mindestens 4 andere Leute kochen. Und die muss er sich beschaffen. Wo auch immer. Und darüber lernt die Person zu organisieren. Sie muss sich überlegen, was will ich kochen? Wie muss ich es organisieren? Ich muss mir auch überlegen, passen die Leute zusammen? Ne? Also all diese Dinge. Und dann muss ich irgendwie auch noch das schaffen, das zu servieren und trotzdem noch mit den Leuten zu reden. Das sind hohe Kompetenzen, die sie alle befähigt, ein Staatsamt auszuführen. Irgendjemand erzählte mal, dass im alten China einst ein Koch Minister wurde, weil er den Ochsen so tranchieren konnte, dass alle Stücke gleich groß waren. Und die Köchin des Berufsrevolutionärs Lenin war lange Zeit keine schlechte Metapher für die Utopie von Sättigung und Gleichheit, von Genuss und Demokratie und einer Allianz von einfachen Arbeitern und intellektuellen Avantgarden. Tut euch zusammen, nehmt euch Zeit. Das sind die beiden Kernsätze. Schauen wir mal, wie es läuft. Vielleicht organisiert sie auch irgendwelche netten restaurantartigen Küchen, in denen alle zusammenkommen dürfen, zugeben dürfen, dass sie nicht so genau Bescheid wissen, ein bisschen was lernen. Und wie war das? Leute, die 8 Stunden über einen Wein reden können, aber keinen Eierkuchen zustande bringen? Andererseits, wir leben in Zwischenzeiten. Und bei aller Erkenntnis über Unhaltbares und das, was zu tun wäre, bleibt der Hunger komfortabel und der Zorn ist nicht heiß genug. Die in den Küchen sind ohne Stimme und die das System durchschauen, die haben keine Macht. Oder wollen sie nicht. Das ist schwer auszuhalten. Für die in der Küche und für die am Tisch. Aber wie war das? Thermische Kompetenz. Die Fähigkeit zu erkennen, wann die Temperatur steigt. Und insofern hilft das Reden und Erzählen vielleicht doch, damit wir zusammenbleiben, damit wir einander kennen, wenn plötzlich etwas angerichtet werden will. Damit wir uns schlauer machen über die Küchen, in denen das Weltgericht angerührt wird und damit wir uns erinnern. Reden und guten Essen ist ja, man sitzt zusammen, man hat wunderbare Ideen, man isst noch was und man isst noch was und dann isst man im Nachtisch und dann ist man so müde, dann träumt man von den guten Ideen und dann geht das Leben weiter. Ja, und vor allem so irgendeiner ein bisschen Abwasch machen, das ist auch noch irgendwie immer der Punkt. Ne? Und uns erinnern. Weniger an Lenins Küche, aber vielleicht an Luzi Moldenhauer zum Beispiel, an Tante Luzi, die sich mit 8 Dioptrien der kleinen Rente entgegenspülte und eines Abends weinend am Küchentisch saß. Der alte Chef hatte dem Neuen alle mit Namen vorgestellt und dann mit einer Wendung zu ihr, und das ist der Abwasch. Dass so etwas nicht mehr sein soll, das wollte der Genosse Lenin vor 100 Jahren, was immer dann daraus wurde und warum. Aber das ist eine andere Geschichte und soll ein andermal erzählt werden. Bindet Genossenschaften, bildet Bandenschaftsstrukturen. Bildet Bandenschaftsstrukturen. Was heißt das dann jetzt? Bildet Bandenschaftsstrukturen. Küchenpersonal. Von Matthias Kreffrath. Es sprachen Elmar Altvater, Birgit Klaus, Vera Derjagin, Michael Gonçalves, Christiane Grefe, Benny Herlin, Martina Herrmann, Michelle Jaschke, Vincent Klink, Birgit Mahnkopf, Inge Wruck, Jenny Henkel, Svetlana Gregorian, Ines Strese, Wolfgang Tuschmann, Bettina Zehner und Matthias Kreffrath. Technische Realisation Dirk Hülsenbusch, Barbara Göbel und Miriam Voth. Regieassistenz Roman Prodeschwar. Regie Martin Zülker. Ich weiß gar nicht, was ihr da jetzt für ein Hörspiel draus machen wollt. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks Köln 2013.